بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد, dies ist eine kurze Ermahnung an unsere jüngeren Muwahhidat und unsere jüngeren Löwinnen, die Allah alleine dienen und ihm keinen Teilhaber zuschreiben. Leider lassen sich sehr viele Schwestern von der Neuzeitmasche der Heuchler verlocken, weil sie die Süße der Heirat schmecken möchten und eigentlich keine falschen Absichten in sich tragen. Viele Männer mit Krankheit im Herzen geben sich im Internet für etwas aus, was sie eigentlich gar nicht sind und nie waren. Sie kleideten sich mit dem Deckmantel des Islams und mit dem Deckmantel der Ghuraba, um ihre verdorbenen Gelüste zu stillen. Viele Hunde benutzen den Islam als Vorwand, um ihre Gedanken auszuleben, und benutzen dafür den Koran und die Sunna als Mittel, um die reinen Schwestern zu locken und auf ihrem verdorbenen Weg zu zerren. Also Schwester, traue nicht jedem, der sich im Internet versucht, als Löwe zur Schau zu stellen. Glaube nicht jedem, der Kufr bil Tagut wa Imanu Billah in seinem Status hat. Wallahi, uksumu billah, es gibt sehr, sehr viele Heuchler und der Shaitan ist schlau. Er flüstert ihnen nicht ein, dass sie direkt ihre Gedanken preisgeben sollen. Nein, vielmehr wird es mit einem Assalamu alaikum, Schwester, kannst du mir kurz bei dieser und jener Fickfrage höflich sein anfangen. Oder Assalamu alaikum, ja auch Allahumma barik. Einen sehr schönen Beitrag hast du da gepostet. Und dann fängt es an, jeden Tag eine Nachricht, dann werden es zwei, dann vier. Dann wird es ein Foto von der Hand und dann ein Audio. Und wo es endet, weiß nur Allah, subhanahu wa ta'ala, möge er euch bewahren. Wallahi, wie viele Schwestern verlierten dadurch ihren Stolz und ihre Ehre, weil sie ausgenutzt wurden und bespuckt wurden und weggeschmissen wurden, weil sie sich auf etwas eingelassen haben, was nicht nach Koran und Sunna verläuft. So fürchte Allah und bewahre deine Keuschheit und deine Ehre. So rufe ich dich auf keine einzige Nachricht zu antworten. والحمد لله كل من يدعو يلقاه قريبا يسمع الهمس بذرات حماره يا إله الكون جاءك حفاة وعراة تكسو ثوب المعالي.